Hallo, ihr hört Evosonic Radio, den Radiosender mit Humor. Ja, und für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, in der letzten Stunde und in dieser Stunde und in der darauffolgenden Stunde gibt es ein kleines Omen-Special. Das ist das vorletzte Wochenende, das ihr jetzt hier hört, vor der Schließung. Ja, da bleibt mir auch gar nicht viel zu sagen, außer Omen, rest in peace. Ja, das soll es dann auch jetzt erstmal gewesen sein. Es geht natürlich noch ein wenig weiter, aber das war's mit unserem Omen-Special. Was ihr gehört habt, war eine Aufzeichnung von einer Veranstaltung, die vorletzte Veranstaltung genauer genommen im Omen. Ja, und noch einen kleinen Programmhinweis auf die nachfolgende Sendung. Back to the Basics gibt es danach, das dürfte jedem klar sein. Ja, wir spielen aber heute die Sendung, die hätte letzten Montag laufen sollen. Durch den Schnee, durch das hohe Schneeaufkommen, die ganzen Verwirbelungen, die hier so stattgefunden haben, verzieht sich das Ganze um eine Woche. Hups, da haben die Jungs direkt noch eine Gedenkminute eingebaut. Das macht aber alles gar nichts. Wir haben hier noch einen Track, den wir unbedingt noch hören müssten. Stellvertretend für den ganzen Omen Sound, könnte man schon fast sagen. Und ich sag einfach mal, los geht's. Hm? Oder geht's doch nicht los? Ich denk schon. Hm? School of Hard Knocks, donnerstags 21 bis 23 Uhr auf Evo Sonic Radio. You're listening to Evo Sonic Radio, your electronic music DJ radio. Hi, this is Byron B. Newberg from Chicago. This is Earth Nation. This is Johnny L. Hier spricht Sven Fade. Hi, hier ist Marco Zafferano. What's up, this is Felix the House Cake. This is DJ Pierre. Peace. Evo Sonic, the evolution of sound. Hallo und herzlich willkommen bei Back to the Basics auf EvoSonic FM. Im Studio ist wie immer Markus Mark und heute Abend habe ich in der ersten Hälfte sehr viel Big Beats für euch dabei, neue Platten aus England. Danach wird es Hip-Hop geben, Oldschool-Hip-Hop und am Ende ein Ausschnitt aus der Mix-CD von den DJs Z-Trip und Radar, die kürzlich auf dem Label Future Primitive Sound erschienen ist. Los geht es aber mit der neuen Ninja-Tune. Rauskommen wird die am 15. Februar. Funky Porcini mit der Rocket Soul EP und dem Titeltrack. Viel Spaß in der kommenden Stunde mit Back to the Basics auf EvoSonic FM. Music.